Winter aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Winter. Es treiben große Flocken, dicht und schräg. Der Wald hält still, die Zweige hängen träg. Der Wind, der um die Wipfel wehte, schweigt. Die Kronen haben langsam sich geneigt. Um eine hohe Tanne rieselt kalt der Schnee, mein Haupt wie Eis. Bin ich schon alt? Durch 100 Jahre ist es nicht so weit. Ich steh schon immer in der Ewigkeit. Ende von Winter. Aufgenommen von Sonja.